Ein Strauß aus Monaco, reiner Monaco, reiner Frankreich, raue Frankreich, reiner Monaco, reiner Monaco. Herrschaften, jetzt dieses Monaco, nicht? Das ist ein bisschen schwer zum Erklären, weil es ein selbstständiges Weltreich ist, oder genauer gesagt halb, nicht? Ein halb Weltreich, und zwar liegt das an die Leute ihrer Verfassung und außerdem liegt es am Mittelmeer und, und gehört deshalb halb zu Frankreich, und die andere Hälfte gehört diesen griechischen Heizöltransporter. immer der amerikanische Präsidentenfrau aufkauft. Und deshalb kann man als Tourist das Monaco auch als Fürstenwesen bezeichnen, wenn man will. Aber jetzt, dass wir nicht völlig durcheinander kommen, zeige ich Ihnen mal eine Landkarte. Hier, nicht? Das ist der Stadtplan von Dortmund. Nicht? Ja. Und, ne? Also alles hier ist Dortmund und nur hier unten in der Ecke ist Schwerte in Sauerland. Und genauso wie diese Schwerte müssen Sie jetzt das Fürstenreich vorstellen. Nicht, das heißt nicht ganz genauso, wenn er mal Schwerte ja 25.000 Einwohner hat, nicht, und dadurch 2.500 Sauerländer größer ist wie Monaco. Nicht, aber wenn Sie die mal wegdenken, nicht, dann zerfällt das Schwerte in drei Teile. Nicht, alles, was über der Autobahn liegt, heißt Kondamine. Und unter der Autobahn bis zur Höherer Straße, nicht denn der Bahnlinie längs, ist Monte Carlo. Nicht, und nur das ganz kleine Stückchen, die Ecke oben links über Bahnhof, nicht so groß ist Monaco. Hinterrücks, von mir aus gesehen, ne, liegt das auf diesen Felsen im Mittelmeer, so gut es kann, ne, und wird regiert von ein gewisser Fürst Rainer Grimaldi. Sie selbst kennen den bestimmt aus dem Fernsehen. Da sieht er immer so aus, wie wenn sich Marlon Brando als italienischen Friseur verkleidet. Und nun kann man, ist natürlich bei so hochadeligen Persönlichkeiten auch das Geschlechtliche immer besonders schön oder schön interessant, und kann man sagen, dass den Rainer sein Geschlecht nicht, das reicht von diesen Felsen bis in die Tropfsteinhöhlen der Umgebung. Allerdings nur der Näheren, nicht, Tropfstein, da kennen Sie das Prinzip, nicht, wenn Sie meinetwegen ein undichter Wasserhahn haben, dann macht der so gelbe Flecken, nicht, und zwar im Laufe der Zeit und in der Badewanne. Und wenn der Hahn jetzt so ein richtiger Dauertropfer ist, nicht, ein paar hundert Jahre lang, nicht, dann werden die Flecken immer größer und eindrucksvoller, und eines Morgens, nicht, haben sie auch so wunderbare Säulen in der Badestube. Ich könnte sogar Eintritt nehmen für ja. Und in so eine Tropfsteinhöhle hat man nur vor tausende von Jahren die Gräten von den ersten Monaker gefunden. Nicht, der war wahrscheinlich damals gestorben, also noch zu Lebzeiten. Und deshalb hat er jetzt seine Ruhe im Museum gefunden, nicht? Zu Bildungszwecke liegt er da so rum. Ne? Wie ich bei uns im Garten